Die Blendung von Elias Canetti. Achter Teil. Kopflose Welt. So ein Mann glaubt, er kann auf einem herumtrampeln? Erst tut man alles für ihn und dann lässt er die Frau vor allen Leuten beleidigen? So ein Skelett. Man könnte ja glauben, er ist gestorben. Wozu lebt sowas? Sowas lebt auch noch. Der nimmt den anderen nur das schöne Geld weg. Der Dieb! Seinen ehemaligen Professor erkannte der Hausbesorger auf den ersten Blick. Die neue Stellung als Berater bei Therese behagte ihm besser und brachte vor allem mehr ein als das alte Douceur. Er hatte kein Interesse daran, sich zu rächen. Drum war er kein nachträglicher Mensch. Er blickte interessiert weg. Therese wies mit heftiger Bewegung dem Dieb ihre kalte Schulter und klammerte sich voller Leidenschaft an ihr schönes, großes Paket. Der Hausbesorger war schon vorüber. Da vertrat ihr der Mann den Weg. Sie stieß ihn stumm beiseite. Er legte stumm die Hand aufs Paket. Sie zerrte daran, er hielt es fest. Ihr Widerstand wuchs. Der Mann oben meldete sich nicht. Da fiel ihr die Polizei ein und was für ein Verbrechen sie beging. Wenn sie eingesperrt wurde, nahm der Dieb sich die Wohnung zurück. Er war so. Er genierte sich nicht. Kaum hatte sie die Wohnung verloren, als ihre Kraft nachließ. Keen bekam den größeren Teil des Pakets auf seine Seite hinüber. Mit ihrer Beherrschung war es vorbei. Sie rief die Polizei zu Hilfe. Er wird frech! 10 Stufen weiter oben gebot sich einer enttäuscht Halt. Wenn das Schäsk friss sich noch hingestellt hätte, gut. Aber jetzt, bevor die Pakete kassiert waren, er hielt das aufstoßende Gebrüll in der Kehle gerade noch zurück und winkte Therese mit der Hand. Plötzlich bemerkte sie, dass sein Rock rechts vor der Brust geschwollen war. Damals trug Keen nie Geld bei sich. Die Brieftasche war fast leer. Jetzt sah sie dick aus. Sie wusste alles. Er hatte das Bankbuch, das Geld war behoben. Statt es zu Hause zu verstecken, trug er es bei sich. Bitte, er hat gestohlen. Ihre Stimme klang empört und begeistert zugleich. Wie bei allen Menschen, die einen Dieb der Polizei übergeben. Nur der Unterton von Wehmut, den manche Frauen bei diesem Geschäft annehmen, wenn es sich um einen Mann handelt, fehlte bei ihr, da es um ihren ersten Mann ging, den sie dem zweiten übergab. Der war ja von der Polizei. Er kam herunter und legte Keen die schwere Hand auf die Schulter, als sei er wieder aktiv. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Folgen Sie mir, ohne Aufsehen zu erregen. Das Paket hing am kleinen Finger seiner Linken. Er blickte Keen gebieterisch ins Gesicht und zuckte die Achseln. Keen knickte zusammen. Ich hab's gewusst. Der Hausbesorger misstraute dieser Äußerung. Friedliche Verbrecher sind falsch. Sie stellen sie so und machen dann einen Fluchtversuch. Drum wendet ein Mensch den Polizeigriff an. So macht man das. Er wusste, dass ein Weib zusah. Doch war er nicht sicher, ob sie die Details seiner Arbeit zu schätzen verstand. Ein anderer tut gleich prügeln. Bei mir geht das Verhaften von selbst. Ein Aufsehen darf nicht sein. Stümper erregen Aufsehen. Der Mensch hat eine Seele. Das Organ packt ihn bei der Seele und er folgt wie ein Lamm. Er sprach seine Worte nur in Gedanken. So sehr es ihn brannte, sie laut hinauszubrüllen. Therese aber ließ sich ihre Freude nicht rauben. Sie hatte die dicke Brieftasche bemerkt. Rasch umglitt sie die beiden Männer und stellte sich zwischen die Flügel der Glastür, die ihr Rock aufgedrückt hatte. Mit der linken holte sie die Brieftasche hervor. Therese wollte Anerkennung. Ein Lob. Er soll sagen, was sie ist. Sie hat den Dieb gefunden. Er wollte dran vorbei. Jetzt will er an ihr vorbei. Das gibt's nicht. Sie hat ein Herz. Der kann nur zwicken. Kusch kann er. Interessant ist er nicht. Gescheit ist er nicht. Nur Mann kann er. Ein gewöhnlicher Hausbesorger. Mit sowas lässt man sich nicht ein. Wenn der Herr Grob das erfährt, er küsst ihr nie mehr die Hand. Der hat eine Stimme. Sie findet das viele Geld, er nimmt es ihr wieder weg. Bitte, sie hat ihn satt. Wütend und beleidigt schwang sie das Geld hin und her, bis an seine Nase führte sie es heran. Er überlegte. Die Lust an der Verhaftung war ihm vergangen. Wegen der wollte er in kein Gefängnis. Pfui Teufel. Auf so ein Weibscheister. Es kommt heraus. Er verliert die Pension. Das Beste wäre Anzeigen, die Hur. Kennt die Bücher ihr? Woher denn? Schaut um den Herrn Professor. Der war zu gut für sie. So einen Mann gibt's nicht mehr. Der heiratet die Drecksau. Eine Wirtschafterin war die nie. Seine Tochter selig, ja. Die war ein seelengutes Geschöpf. Die hat sich neben ihn legen müssen, wie er auf die Bettler gepasst hat. Da hat er gezwickt und geschaut. Geschaut und gezwickt. Das war ein Leben. Und die Drecksau da, die hat sie nie gegrüßt. Umbringen könnte sie. Gibt es Geld zurück? Sie kann nicht. Sie schleudert die Noten dem neuen Mann ins Gesicht. Du kannst ja nicht hauen. Du hast ja Angst. Ein Waschlappen bist du. Tut man das, so ein Feigling, so ein Prolet, so ein Schwächling. Ich bitte dich. Mit dem einen Arm beginnt er Kien zu beuteln. Schwäche lässt er sich nicht vorwerfen. Mit dem anderen schlägt er auf Therese los. Sie soll Platz machen. Sie soll ihn kennenlernen. Er ist nicht so. Jetzt wird er so. Die Scheine flattern zu Boden. Das schöne Geld. Der Mann packt sie. Ihr Rücken stößt die Flügel der Glastüre auf. Sie hält sich am runden Türknopf fest. Er holt sie, die er beim Kragen der Bluse packt, wieder ganz nah zu sich heran und schlägt sie auf die Tür, heran auf die Tür. Da kommt Fischerle. Der Kanalräumer hat ihn informiert. Er ist wütend. Was soll das heißen? Das hat ihm noch gefehlt. Jemand ist ihm zuvorgekommen. Vom Flur her hört er jemand schreien, das schöne Geld, das schöne Geld. Er könnte heulen. Da blockt man sie und ein anderer hat den Profit. Da sieht er, wie die Glastür auf und zugeht. Erschrocken bleibt er stehen. Ein Mann prügelt mit der Frau die Tür. Die Frau ist schwer. Sicher gibt sie ihm kein Geld. Fischerle hätte lieber gewartet, bis die beiden fertig sind, aber das dauert ihm zu lang. Sie erlauben schon? Sein Buckel gerät zwischen Therese und den Hausbesorger. Er gibt dem Buckel einen Tritt. Fischerle stürzt. Da sieht er das Geld. Seine langen Arme winden sich. Zwischen sechs Beinen hindurch. Er rettet 15 Scheine. Während seiner Arbeit zählt er mit. Erst jetzt bemerkt ihn Therese, wie er in einiger Entfernung etwas vom Boden aufleckt. Die Hände hält er hinten verschränkt, das Geld hat er zwischen die Beine gesteckt und arbeitet mit der Zunge, damit die anderen, falls sie ihn sehen, nicht verstehen, was er sich da holt. Sie sieht sich selbst auf der Suche nach dem Bankbuch. Da war sie noch die Herrin im Haus. Plötzlich reißt sie sich vom Hausbesorger los und schreit: Einbrecher, Einbrecher! Einbrecher! Sie meint den Buckel am Boden, den Hausbesorger, den Dieb, alle Menschen. Fischerle steckt Kien eilig das Geld in eine Seitentasche. Dann macht er sich noch kleiner. Eine Flucht ist unmöglich. Schon stolpern Menschen über die Pakete. Er presst beide Arme eng an sich. Das frühere Geld, das Reisegeld, liegt fest zusammengerollt in den Achselhöhlen. Einsperren lässt er sich nicht. Der Hausbesorger steht mit gespreizten Beinen da, ein Fels, die Augen starr auf die totgeprügelte Tochter gerichtet. Aus Muskelgewohnheit hält er den Fetzen Kien noch in der Hand. Therese schreit. Sie denkt an nix. Sie schreit mechanisch. Sie fühlt, dass sie die Oberhand behält. Eine Frau erblickt Fischerles Buckel am Boden und läuft schreiend auf die Straße. Sie hält den Buckel für eine Leiche. Näheres weiß sie nicht. Der Magere ist der Ermordete. Ein Mord! Und die Leiche am Boden? Die lebt. das ist der Mörder. Er hat sich versteckt. Der Kleine ist ein Zwerg. Ja, die Grüppel. Geschlagen hat ein anderer. Ein Rothaar? Ja, die Rothaarigen. Der Zwerg hat ihn angestiftet. Hotzin! Bravo! Ein Weib? Keine Angst, kennt die nicht. Der Mörder hat sie bedroht. Der Rote? Die Roten sind schuld. Was nimmt sie einen Zwerg? Ich nehme dir keinen. Das viele Blut. Drum ist er ja so mager. Vor einer Stunde war er noch dick. Ja, der Blutverlust. Was verstehen Sie von Leichen? Ja, die Männer. Aufhängen soll man sie. Das meine ich. Alle miteinander. Und das ganze Theresianum dazu. Anzünden. Das gibt ein Feiern. Anzünden. So ein Tod. Der Portier sieht ein, dass da was geschehen muss und geht die Polizei holen. Bis jetzt ist niemand auf diesen Gedanken verfallen. Die unmittelbar Beteiligten halten sich selbst für die Polizei und die entfernter Stehenden hoffen, es noch so weit zu bringen. Dank dem Portier riecht auch die Polizeilunte, die im Theresianum selbst eine Wachstube unterhält, und macht sich, da der Gewehrsmann 4 Beteiligte hervorhebt, 6 Mann stark auf den Weg. Der Hausbesorger glaubt sich verhaftet. Seine Angst steigert sich. Er brüllt Kien um Hilfe an. Herr Professor, nicht verhaften! Loslassen! Die Tochter. Wild schlägt er um sich. Seine Kraft geht der Polizei auf die Nerven. Noch mehr, dass er von ihr zu sein behauptet. Sie lässt sich in einen langen Kampf ein. Mit sich gehen die 4 Männer sehr schonend um. Wo kämen Sie bei Ihrem Beruf sonst hin? Auf den Roten schlagen sie von allen Richtungen und auf alle möglichen Arten ein. Fischerle kann das nicht mit ansehen. Seit die Polizei da ist, denkt er unaufhörlich an seine Angestellten, die draußen noch auf ihn warten. Einen Augenblick hält ihn das Geld in Kiens Tasche zurück. Der Einfall, es in Gegenwart von 6 Polizisten zurückzuholen, berauscht ihn. Doch er hütet sich, ihn durchzuführen. Er passt auf eine günstige Gelegenheit zur Flucht. Es ergibt sich keine. Gespannt beobachtet er Kiens Peiniger. Wenn sie die Tasche treffen, in die er das Geld hineingesteckt hat, gibt es ihm einen Stich ins Herz. Au! Ich hab keine Luft! Lasst's mir aussehen! Alles lacht und beeilt sich, ihm zu helfen. Von den 6 Polizisten hat ihn kein einziger gesehen. Er lag zu tief. Sein Buckel kam nicht zur Geltung. Er entkommt in die ungeheure Menge vor dem Theresianum. Seit einer Viertelstunde wird er hier erwartet. Seine Achselhöhlen sind intakt. Ein gewaltiger Rhythmus hat die Menschen gepackt. Manche prallen hin, manche prallen her. Der Schwung der Bewegung wächst. Der Versatz stockt. Theresa hat es satt, sich zwicken zu lassen. Sie hat es satt, sich bestehlen zu lassen. Sie hat hier zu befehlen. So gehört es sich. Therese tanzt. Die 3 Verhafteten wurden vorsichtig durch die Reste der Glastür und der Menge gelotst. Kien streifte an das einzige steckengebliebene Stück einer Scheibe und schnitt sich den Ärmel auf. Als sie vor der Wachstube anlangten, sickerte Blut heraus. Die wenigen Neugierigen, die bis hierher gefolgt waren, betrachteten es erstaunt. Es war das erste Lebenszeichen, das Kien von sich gab. Privateigentum. Privateigentum. Auf der Wachstube wurden die Verhafteten einem Verhör unterworfen. Der Hausbesorger brüllte: Kollegen, ich bin unschuldig! Therese wollte ihm schaden. Bitte? Er ist schon pensioniert. Sie zeigte auf Keen. Den vergaß man ja. Bitte, er hat gestohlen. Drei Mann stürzten sich auf Keen und durchsuchten ohne weitere Umstände seine Taschen. Ein Haufen zerdrückter Banknoten kam zum Vorschein. Die Zählung ergab 18 Scheine zu 100 Schilling. Ist das Ihr Geld? War es vielleicht zerdrückt? Gehören tut sich 6-mal so viel. Sie rechnete mit der vollen Summe, auf die das Bankbuch gelautet hatte. Wo haben Sie das Geld hingetan, Mensch? Ich bin unschuldig. Der Hausbesorger blickte Keen an, als rekommandiere er sich bestens für sein Douceur. Er beteuerte die Unschuld, nicht am Tod seiner Tochter, sondern an der peinlichen Untersuchung, die dem Herrn Professor bevorstand. Drei Beamte, die gerade ihre Finger aus den Taschen des Diebes zogen, traten zugleich, wie auf Kommando, je 2 Schritte zurück. Keiner hatte Lust, den ekelhaften Menschen auszuziehen. Er war so mager. In diesem Augenblick fiel Keen zu Boden. Das ist eine Gemeinheit. Er stirbt. Herr Professor, brüllte der Hausbesorger. Tu uns das nicht. Er war es zufrieden, dass niemand sich für seine Tochter interessierte, doch rechnete er auf die Aussage des guten Menschen. Der Kommandant sah seine Gelegenheit gekommen, das übergescheite Weib eines männlicheren zu belehren. Heftig griff er sich an die sehr kleine Nase, seinen großen Kummer. Ihr seid alle blöd. Bei einem Toten gehen die Augen auf, sonst tät man's ihm nicht zudrücken. Ein Simulant kann sich das nicht leisten. Öffnet er die Augen, so fehlt die Glasur. Schließt er die Augen, so glaube ich ihm den Tod nicht. Mir macht keiner was vor. Merken Sie sich das, meine Herren. Ich fordere Sie auf, sich bezüglich des Häftlings die Augen anzuschauen. Die Augenprobe wirkte überzeugend. Der Kommandant war ein Kerl. Therese warf den Kopf in die Höhe. Keens Lider zuckten unter den harten Fingernägeln des Kommandanten. Der wiederholte seine Angriffe. Er dachte, dem Menschen die Augen über Verschiedenes zu öffnen. Über seine Dummheit zum Beispiel, einen Toten ohne Glasur zu simulieren. Lassen Sie ihn los, befahl der Kommandant dem barmherzigen Beamten, der seiner Last noch immer nicht müde war. Er verachtete das Gestell noch ein wenig, dann begann er es eigenhändig auszuziehen. Ekel stieg in ihm auf. Er hatte vieles erlebt. Sein Beruf brachte ihn mit allen möglichen Existenzen in Berührung. So eine magere war ihm noch nie vorgekommen. Missmutig setzte er sich hinter seinen Tisch. Der stand wieder falsch. Könnt ihr meinen Tisch nicht gerade stehen lassen? Bagage! Jemand hat ihn verschoben. Ja, solche Individuen sind abzuschaffen. Sie erregen öffentliches Ärgernis. Wenn einer so ausschaut, ist Selbstmord das Beste. Die Statistik vertraut, der fällt nicht ins Gewicht. Statt sich umzubringen, spielt er den Scheintoten. Keine Scham kennt sein Geschöpf. Da hob Keen einen Arm und streckte ihn aus, bis er Theresens Rock berührte. Eine Falte presste er zwischen 2 Finger, ließ locker, presste sie wieder, ließ los und griff nach der nächsten. Seine Nasenflügel bebten. Jetzt habe ich aber genug, Sie Schwein! Der Kommandant hatte den frechen Hohn der Nase sehr wohl bemerkt. Bekennen Sie sich schuldig oder nicht? Keen öffnete den Mund, vielleicht nur um den Rock auch zu schmecken. Doch als er schon offen war, sagte er: Ich bekenne mich schuldig. Einen Teil der Schuld trägt sie selbst. Ich habe sie eingesperrt, aber musste sie ihren eigenen Leib verzehren? Sie hat ihren Tod verdient. Um eines möchte ich Sie bitten. Ich fühle mich etwas verwirrt. Wie erklären Sie es, dass die Ermordete hier steht? Ich erkenne sie am Rock. Er sprach sehr leise. Die Menschen rückten dicht an ihn heran. Man wollte ihn verstehen. Lauter! Lauter! Der Kommandant benahm sich wie im Theater. Einer sagte: Bei dem rappelt's. Und zeigte auf die eigene Stirn. Sie glauben wohl, dass ich an Halluzinationen leide. Im Allgemeinen nicht? Doch habe ich in letzter Zeit viel erlebt. Gestern erhielt ich die Nachricht vom Tode meiner Frau. Sie wissen, worum es sich handelt. Ich will Ihnen die volle Wahrheit sagen. Ich habe Ihr Leichenbegängnis absichtlich gemieden. Es wäre mir zu viel geworden. Sie begreifen mich doch. Waren Sie nie verheiratet? Auf der Treppe stieß sie mich an. Sie trug ein Paket, in dem ich meine eigenen Bücher vermutete. Ich liebe meine Bibliothek. Es handelt sich um die größte Privatbibliothek der Stadt. Die Ermordung meiner Frau hielt mich vom Hause fern. Die Zeit habe ich gut genützt. Zeit ist Wissenschaft. Wissenschaft ist Ordnung. Neben der Erwerbung einer kleinen Kopfbibliothek wandte ich mich barmherzigen Werken zu. Ich erlöse Bücher vom Feuertode. Ich kenne ein Schwein, das sich von Büchern ernährt. Aber schweigen wir darüber. Helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Sie rührt sich nicht von der Stelle. Befreien Sie mich von dieser Halluzination. Ich sehe Sie alle. Sie sehen mich. Genauso steht die Ermordete neben mir. Alle meine Sinne haben mich verlassen. Ich höre den Rock. Ich fühle ihn. Er riecht nach Stärke. Sie spricht sogar. Vor wenigen Augenblicken sagte sie, ich bitte Sie. Helfen Sie mir. Ich bitte Sie. Beweisen Sie mir, dass sie tot ist. Helfen Sie mir! Die Umstehenden begannen seinen Lauten, Worte abzugewinnen. Sie gewöhnten sich an seine Art, ratlos horchten sie, einer fasste den anderen an, um besser zu hören. Er lächelte, um sich die Zuhörer geneigter zu machen, sie waren ja die späteren Zeugen. Je freundlicher und vernünftiger er zu ihnen sprach, umso geringfügiger musste ihnen seine Halluzination erscheinen. Er erhob sie zu gebildeten Menschen. Sie sehen in mir den wohl größten lebenden Sinologen der Zeit. Halluzinationen sind noch größeren begegnet. Überzeugen Sie sich bitte selbst, wie vernünftig ich darüber urteile. Treten Sie alle zurück. Stellen Sie sich im Gänsemarsch an, jeder komme einzeln auf mich zu, in gerader Linie. Ich hoffe, mich davon zu überzeugen, dass Sie hier keinem Hindernis begegnen. Ich stoße hier auf einen Rock. Die Frau darin ist ermordet. Sie sieht der Ermordeten zum Verwechseln ähnlich. Jetzt spricht sie nicht. Früher hatte sie auch ihre Stimme. Das verwirrt mich. Ich lebe für die Wahrheit. Ich weiß, sie soll weg. Diese Wahrheit lügt. Helfen Sie mir. Dieser Rock stört mich. Er hatte Therese gepackt. Nicht mehr zaghaft, mit aller Kraft hielt er sich an ihrem Rock fest. Er stieß sie weg. Er zerrte sie zu sich heran. Er streckte die Zunge heraus und schnupperte mit der Nase. Der Mensch redet zu viel. Bitte, ich hab genug. Er war ja kein Mann. Er dachte, sie werde, so wie sie schwieg, auch im Übrigen nach und nach eingehen. Da sprach sie. Sie sagte bitte. Er musste von vorn beginnen. Eine ungeheure Arbeit, um Jahre zurückgeworfen. Er erstarrte, so wie ihn die Stimme getroffen hatte, mit gekrümmtem Rücken, die Finger beider Hände krampfhaft ausgestreckt, dicht an ihr. »Wer sind Sie eigentlich, Herr?« rief der Kommandant. »Lassen Sie das Schweigen lieber bleiben.« Ernst und seiner Überlegenheit wieder bewusster trat der Kommandant hinter den Tisch. Der Holzboden des Sessels, den er zu benützen pflegte, war von einem weichen Kissen, dem einzigen dieser Wachstube, bedeckt, auf den man in rot gestickten Buchstaben Privateigentum las. Dieses Wort sollte den Untergebenen in Erinnerung bringen, dass ihnen auch in seiner Abwesenheit kein Recht darauf zustand. Bevor er sich setzte, musste das Privateigentum parallel zu seinen Augen liegen, die nie versäumten, sich an einem solchen Wort zu stärken. Er drehte dem Stuhl den Rücken. Langsam ließ er sich nieder. Einige Augenblicke hielt er mit dem Hintern an sich. Erst wenn er auch von dieser Seite her das Privateigentum am Platz fand, erlaubte er sich darauf zu drücken. Sobald er saß, war ihm von keinem Dieb und habe er selbst mehr als Matura die leiseste Achtung abzugewinnen. Er warf sich ins Verhör. Erkennen Sie diese Kleidungsstücke? Der Kommandant wies auf Rock, Weste, Hosen, Strümpfe und Schuhe, die den Tisch bedeckten. Dabei sah er ihm scharf ins Auge, um die Wirkung seiner Worte zu beobachten. Keen nickte, er hielt sich mit den Händen an der Tischkante fest. Das Trugbild wusste er hinter sich. Die Begierde, sich umzudrehen und nachzusehen, ob es noch dort stand, bezwang er. Heimlich hoffte er, im hinreißenden Spiel von Frage und Antwort Theresens Tod mit solcher Gewalt wiederzuerleben, dass jenes Trugbild sich von selbst auflöste. Mit einem bloßen Kopfnicken gab sich aber ein Mann von der Position des Kommandanten nicht zufrieden. Antworten Sie ja oder nein, befahl er. Ich wiederhole die Frage. Keen sagte, ja. Warten's, bis ich wiederholt hab. Erkennen Sie diese Kleidungsstücke? Ja. Er nahm an, dass es sich um Kleidungsstücke der Ermordeten handle und blickte gar nicht hin. Sie geben zu, dass diese Kleider Ihnen gehören. Nein, ihr. Der Kommandant durchschaute ihn spielend. Um das Geld und die falschen Papiere abstreiten zu können, die man in seinen Kleidern gefunden hatte, verstieg sich der abgefeimte Halunke zu der Behauptung, die Kleider gehörten der bestohlenen Frau dort. Auch diese Hosen? Keen bemerkte sie. Das sind doch Männerhosen. Sie geben also zu, Männerhosen? Natürlich. Wessen Hosen, glauben Sie, sind das? Das kann ich nicht wissen. Wurden sie denn bei der Toten gefunden? Den letzten Satz überhörte der Kommandant geflissentlich. Er dachte, dass Mordmärchen und ähnliche Ablenkungsmanöver, sobald sie sich meldeten, im Keime zu ersticken. So, so, Sie können das nicht wissen. Blitzrasch holte er sein Taschenspiegelchen hervor und streckte es Keen entgegen, nicht zu nah, sodass der fast seine ganze Gestalt erblickte. Wissen Sie, wer das ist? Jeder Muskel seines Gesichts war zum Reißen gespannt. Ich? Selbst? Wo sind denn meine Hosen? Keen war maßlos erstaunt, sich in diesem Aufzug zu sehen. Selbst Schuhe und Strümpfe fehlten. Der Verbrecher zog sich von selbst auch die übrigen Kleider an. Und wie heißen Sie jetzt? Dr. Peter Keen. Warum nicht, Gor? Beruf? Privatgelehrter und Bibliothekar. Der Kommandant entsann sich, diese beiden Angaben schon gehört zu haben. Trotz seinem Gedächtnis, das so kurz war wie die Nase, griff er nach einem der falschen Ausweispapiere und las laut: Dr. Peter Keen. Privatgelehrter und Bibliothekar. Der neue Trick des Verbrechers brachte ihn ein wenig aus dem Konzept. Er hatte die Kleider als die seinen erkannt und stellte sich jetzt, als ob die Papiere echt wären. Wo haben Sie die letzte Nacht verbracht? Im Hotel. Den Namen weiß ich nicht. Die Linke des Kommandanten hob sich und er las: Ehrlichstraße 24. Dort hat man sie gefunden, meinte Keen und atmete erleichtert auf. Endlich kam die Sprache auf den Mord. Gefunden, sagen Sie? Wissen Sie, wie man das bei uns nennt? Ich muss Ihnen recht geben. Genau genommen war nichts mehr von ihr da. Genommen? Sagen wir lieber gleich gestohlen. Keen erschrak. Was war gestohlen? Doch nicht der Rock? Auf den Rock und seine spätere Vertilgung durch den Fleischerhund baute sich die Verteidigung gegen das Trugbild auf. Der Rock ist am Tatort gefunden worden, erklärte er mit fester Stimme. Tatort? Dieses Wort in Ihrem Mund wiegt schwer. Ein Nicken ging durch die versammelten Beamten. Ich halte Sie für einen gebildeten Menschen. Geben Sie zu, dass zu einem Tatort eine Tat gehört? Es steht Ihnen frei, Ihre Äußerung zurückzuziehen. Doch muss ich Sie auf den ungünstigen Eindruck aufmerksam machen. Ich meine es gut mit Ihnen. Sie sind besser dran, wenn Sie gestehen. Also gestehen wir, lieber Freund. Gestehen Sie, wir wissen alles. Das Leugnen nützt Ihnen nichts mehr. Der Tatort ist herausgerutscht. Erzählen Sie alles der Reihe nach. Sie haben sich selbst hereingelegt. Zu einem Tatort gehört eine Tat. Ich hab doch recht, meine Herren. Wenn er meine Herren sagt, wissen die Herren, dass er den Sieg in Händen hält und überschütten ihn mit bewundernden Blicken. Einer beeilt sich, dem anderen zuvorzukommen. Herr Kommandant, Sie erlauben, dass ich gratuliere. Der Kommandant weiß wohl, welche unvergleichliche Leistung er vollbracht hat. Als bescheidener Mensch geht er Ehrungen möglichst aus dem Wege. Heute übermannt es ihn. Blass und erregt erhebt er sich, verbeugt sich nach allen Seiten, ringt nach Worten und fasst schließlich seine Ergriffenheit in einen schlichten Satz zusammen. Ich danke Ihnen, meine Herren, ich danke Ihnen. Es hat ihn halt doch gepackt. Keen will sprechen. Man hat ihn aufgefordert, alles der Reihe nach zu erzählen. Endlich setzt sich der Kommandant, er vergisst worauf und sieht nicht einmal nach, wie das Privateigentum liegt. Seit er den Verbrecher überführt hat, hasst er ihn weniger. Er gedenkt, ihn ausreden zu lassen. Der Erfolg hat sein Leben verschoben. Warum quälen sich die Menschen so? Das Leben ist elegant. Täglich kommen neue Krawattenmuster heraus. Man muss sie zu tragen verstehen. Das Binden sitzt ihm in der Hand. Die meisten sehen wie Affen darin aus. Der Erfolg gibt ihm recht. Er ist bescheiden. Seine Leute verehren ihn. Manchmal verbeugt er sich. Seine gute Erscheinung macht ihm die schwere Arbeit lieb. An Bestimmungen hält er sich nicht. Bestimmungen sind für Verbrecher da. Er überführt sie von selbst, weil er eine tadellose Wirkung hat. Keen holt weit aus. Er weiß genau, wie die Dinge sich in Wirklichkeit zugetragen haben. Wem sind die Beweggründe zu einer Tat besser bekannt als dem Täter selbst? Er sieht von Anfang bis zu Ende jedes Glied der Ketten, in die er Therese gelegt hat. Mit einer gewissen Ironie fasst er die Ereignisse für dieses Auditorium von Verhaftungs- und Sensationslustigen zusammen. Er wüsste ihnen Besseres zu erzählen. Sie tun ihm leid. Aber sie sind nun einmal keine Gelehrten. Man könnte Fragen nach Munkzee stellen. Im Grunde macht es ihm Vergnügen, von einfachen Tatsachen einfach und allgemeinverständlich zu sprechen. Seiner Erzählung eignet die Schärfe und Nüchternheit, die er den chinesischen Klassikern verdankt. Während Therese wieder stirbt, kehren seine Gedanken zu der Bibliothek zurück, der eine so großartige wissenschaftliche Leistung entsprang. Er gedenkt, sie bald fortzusetzen. Einen Freispruch hält er für gewiss. Allerdings plant er vor Gericht ein ganz anderes Auftreten. Dort wird er seinen vollen wissenschaftlichen Glanz entfalten. Die Welt wird aufhorchen, wenn der wohl größte lebende Sinologe die Verteidigungsrede für die Wissenschaft hält. Hier spricht er bescheiden. Er verfälscht nicht, er vergibt sich nichts. Er vereinfacht nur. Wochenlang habe ich sie allein gelassen. Fest überzeugt, dass sie an Hunger eingehen müsse, verbrachte ich Nacht für Nacht im Hotel. Meine Bibliothek ging mir bitter ab, glauben Sie mir. Ich begnügte mich mit einer kleinen Ersatzbibliothek, die ich für dringende Fälle gleich bei der Hand hatte. Ihr einziger Gedanke galt dem Geld. Es fehlte ihr an Selbstbeherrschung. Sie fraß sich auf. Stück für Stück von ihrem Körper fiel der Gier anheim und blieb im eigenen Kot liegen. Der blaue Rock, den sie immer trug, deckte ihr Skelett. Die Verwesung begann bei lebendigem Leibe. Das geschah in meiner Bibliothek. In meiner Bibliothek! In Gegenwart von Büchern! Ich werde die Wohnung reinigen lassen. Der Hausbesorger erbrach die Wohnung. Er fand sie in ihrem Rock. Er fand sie. Ein abstoßendes, übelriechendes, hässliches Skelett tot. Vollkommen tot. Tot? Vollkommen tot. Er holte Leute herbei. Die Freude im Haus war allgemein. Mindestens 50 Hausbewohner defilierten an der Leiche vorüber. Kein Zweifel wurde laut. Jedermann nickte und anerkannte, was nicht mehr zu ändern war. Warum fürchtet man ein Gespenst? Weil es die Erscheinung eines Toten, unbedingt Toten, Gestorbenen und Begrabenen ist. Sie war ganz tot. Das Skelett als Bild des Gespenstes wurde für unzählige Völker zum Inbegriff des Todes. Seine Beweiskraft ist vernichtend. Es ist das schlechthin Toteste, das wir kennen. Und bezeichnen wir einen durchaus lebenden Menschen als Skelett, so meinen wir damit, er ist dem Tode nahe. Sie war aber ganz tot. Sämtliche Hausparteien überzeugten sich davon und ein ungeheurer Ekel über ihren gierigen Untergang griff um sich. Man fürchtete sie noch jetzt. Sie war sehr gefährlich. Als der Einzige, der ihr den Herrn zeigte, warf sie der Hausbesorger in den Sarg. Gleich darauf wusch er sich die Hände. Ich fürchte, sie sind für ewig schmutzig geblieben. Doch statte ich ihm hiermit öffentlich für seine mutige Tat meinen Dank ab. Ein ungeheurer Ekel über ihren gierigen Untergang griff um sich. Ein Ekel! Man fürchtete sie noch jetzt, sie war sehr gefährlich. Als der Einzige, der ihr den Herrn zeigte, warf sie der Hausbesorger in den Sarg. Gleich darauf wusch er sich die Hände. Ich fürchte, sie sind für ewig schmutzig geblieben. Er scheute sich nicht, ihr das letzte Geleit zu geben. Aus Treue gegen mich forderte er einige Hausbewohner auf, ihm bei seiner hässlichen Pflicht zu helfen. Niemand erklärte sich bereit. Nur ein Fleischerhund ließ nicht locker. Er suchte Fleisch. Fleisch. Er fand keines. Aus Wut riss er den Sarg zu Boden und zerbiss den blauen Rock in ganz kleine Stücke. Diese fraß er erbarmungslos bis auf den letzten Rest. So kommt es, dass der Rock nicht mehr existiert. Sie werden ihn vergeblich suchen. Um Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern, teile ich alle Einzelheiten mit. Auf einem Kehrichthaufen vor der Stadt müssen Sie die Überreste suchen. Knochen. Armselige Knochen. Einer solchen Bestie gebührt kein ehrliches Begräbnis. Die blaue Gefahr ist gebannt. Nur Dummköpfe haben sich vor einer gelben gefürchtet. China ist das Land der Länder, das heiligste Land. Glauben Sie dem Tod. Glauben Sie dem Tod. Als man sie am Boden vor dem Schreibtisch auffand, war sie ein Skelett. Ein Skelett und keine Seele. ihn meistert seine Rede. Nur der Geruch, der seither an den Büchern haftet, stört ihn. Man muss Opfer bringen. Er wird ihn zu entfernen wissen. Längst sind die Beamten ungeduldig geworden. Nur aus Respekt vor ihrem Kommandanten hören sie noch zu. Therese hält sich nahe bei Kien. Sie fürchtet sich vor dem Mann. Was hat sie von den Manuskripten? Sie will das Bankbuch. Die Bücher riechen nach Leichen. Der soll ihr noch einmal in die Wohnung zurück. Für den ist die Frau ein Tier. Von 6 bis 7 war er immer allein. Da hat er gemordet. Die Leute sind unanständig und die Schulkinder bekommen zu wenig Prügel. Die Männer sollen lieber arbeiten und die Frauen können nicht kochen. Vor so viel Denken wird er schwindlig. Mit großartiger Geste beendet Kien seine Rede. Er wirft den Arm in die Höhe. Eine Fahnenstange ohne Fahne. Sein Körper streckt sich, die Knochen klirren. Es lebe der Tod. Therese muss etwas sagen. Bitte, er bringt mich um. Kien leugnet sie ab. Er dreht sich nicht um. Niemals. Wozu? Sie ist tot. Ich fürchte mich. Bitte, er muss weg. Der Hausbesorger hat das Gejammer satt. Er greift ein. Der Herr Professor sei gescheit. Das komme von den vielen Büchern. Die Frau hat ihn verbittert. Seelenschlechteste Drecksau. Er ist nämlich von der Polizei. Hausbesorger im Nebenberuf und pensioniert. Er heißt Benedikt Pfaff. Bei sich im Kabinett hat er eine Wachstube eingerichtet. Die Kollegen möchten staunen. Kanari und Kuckloch. Der Mensch muss arbeiten. Und wer nichts arbeitet, fällt dem Staate zur Last. Staunend hörte man ihn an. Sein Brüllen drang in jedermanns Hirn. Auch im Kommandanten erwachte ein Rest von Interesse. Er gab jetzt zu, dass der Rote von der Polizei herstamme. So laut und unverschämt trat ein gewöhnlicher Mensch hier nicht auf. Immer wieder versuchte Therese zu protestieren. Ihre Worte klangen schwach. Sie glitt bald nach rechts, bald nach links, bis sie Kien am Rockschoß zu fassen bekam. Sie zerrte daran, er soll sich umdrehen, er soll sagen, ob sie Dienstmädchen oder Wirtschafterin war. Bei ihm suchte sie Hilfe. An ihm hielt sie sich für die Beschimpfungen des anderen Mannes schadlos. Aus Liebe hat er geheiratet. Wo bleibt die Liebe? Ein Mörder ist er ja, aber reden kann er doch. Dienstmädchen. Lässt sie sich nicht gefallen. Eine anständige Hausfrau. Er muss was sagen. Er soll sich beeilen. Der Hausbesorger hatte seine Ansprache beendet. Ohne die Wirkung abzuwarten, weil es gegen ihn nichts gab, trat er zwischen Kien und Therese, brüllte Kusch. Der Kommandant reichte stumm das Geld und die Papiere zurück. Seine Augen bedauerten den Missgriff. Vom gelungenen Verhör nahm er keine Silbe zurück. Die Polizisten sprachen durcheinander. Jeder gab seine eigene Meinung ab. Einer, der gern in Sprichwörtern kramte, sagte, die Sonne bringt es an den Tag. Und der Satz kam aus aller Herzen. Theresens 34-jährige Wirtschaft ging im Stimmengewirr unter. Sie stampfte mit dem Fuß, puterrot im Gesicht und mit kreischender Stimme brachte sie ihre Rechtfertigung in Zahlen vor. Der Mann könne das bezeugen. Und wenn nicht, holt sie den Herrn Grob. Von der Möbelfirma Grob und Frau. Er hat erst vor kurzem geheiratet. Bei geheiratet schnappte ihre Stimme über. Doch niemand glaubte ihr. Der Kommandant musterte Kien. Ein Professor war das. Die gute Familie hatte er gleich im Gefühl. Das Geld trug so einer wie Hai in der Tasche. Ein anderer wüsste sich auszustaffieren. So einer geht wie ein Bettler. Die Welt war nicht gerecht. Therese sagte, bitte ja, aber erst bin ich eine Hausfrau. Sie wusste, wie 30, doch die Beleidigung saß noch zu tief. Kien starrte den Kommandanten regungslos an und horchte auf die Nähe oder Ferne ihrer Stimme. Als der Hausbesorger sich zum Aufbruch entschloss und den Professor zärtlich am Arme packte, schüttelte der den Kopf und klammerte sich mit erstaunlicher Kraft an den Tisch. Man suchte ihn loszureißen, doch der Tisch ging mit. Da brüllte Benedikt Pfaff Therese an. Schau ab, du Luder! Er kann das Weib nicht schmecken. Therese war sehr empört. In der Tür nahm sie die Reste ihrer Stimme zusammen. Ein Mord ist vielleicht nichts. Ein Mord ist vielleicht nichts. Sie bekam eine auf den Mund und glitt in größter Eile nach Hause. Einen Mörder lässt sie nicht ein. Rasch sperrt sie zu. Zweimal unten, zweimal oben, zweimal in der Mitte. Und sieht nach, ob keine Einbrecher da waren. Dem Professor aber bringen keine 10 Polizisten vom Fleck. Sie ist fort, muntert ihn der Hausbesorger auf und kippt seinen Kopf einen Würfel in die Richtung der Türe um. Keen schweigt. Der Kommandant fasst seine Finger ins Aug. Sie sind zudringlich. Sie verschieben seinen Tisch. Wenn das so weitergeht, sitzt er bald im Leeren. Er steht auf. Auch das Kissen ist verschoben. Meine Herren, das geht nicht! Rund ein Dutzend Beamte umringen Keen und reden ihm freundlich zu, den Tisch doch loszulassen. Jeder ist seines Glückes Schmied, meint einer. Man soll nur bessere Menschen heiraten. Er nimmt nur eine Frau mit Geld, drum hat er noch keine. Der Kommandant leitet den Auftritt und denkt, was habe ich davon? Er gähnt und verachtet alle. Machen Sie mir keine Schande, Herr Professor, und kommen Sie schön mit. Wir gehen jetzt heim. Keen bleibt hart, aber da hat der Kommandant genug. Er befiehlt hinaus. Die 12 eben noch Zuredner stürzen sich auf den Tisch und schütteln Keen davon ab wie ein welkes Blatt. Er fällt nicht, er bleibt auf dem Sprung. Er lässt sich nicht unterkriegen. Statt unnützer Worte zieht er sein Taschentuch hervor und bindet es sich selbst vor die Augen. Den Knoten zerrt er kräftig zu, bis es schmerzt. Sein Freund geleitet ihn am Arme hinaus. Auf der Straße bot der Hausbesorger dem Herrn Professor sein Kabinett an. In der Wohnung könnte er sich ärgern. Wozu die Scherereien? Er brauche jetzt Ruhe. Ja, sagte Keen, ich mag den Geruch nicht. Er werde von diesem Angebot Gebrauch machen, bis die Wohnung gereinigt sei. Die Blendung von Elias Canetti. Achter Teil. Kopflose Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Keen. Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz. Gottfried Breitfuß als Fischerle. Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Wolf Bachofner als Hausbesorger Pfaff. Branko Samarowski als Kommandant. Und Michu Fries als Frau. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulert. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.